Oh, Malaga. Oh, die juckt wie verrückt, Malaga, meine Eiern. Leck mich im Arsch, Malaga, das juckt. Ah, die juckt wie verrückt, Malaga. Diese scheiße Fotze Monika, Malaga, von gestern, von Fickchen, Malaga. Was hast du gemacht? Die hat mir eine Rimsop gegeben, Malaga. Jetzt habe ich, glaube ich, Herpes in die Arschloch, Malaga. Oh, das juckt wie verrückt. Oh, das gibt's doch gar nicht, Malaga. Oh. Ich habe auch gestern ein Mädchen gefickt, weißt du? Laber nicht. Ich habe die ganz langsam ausgezogen. Dann habe ich meinen Schwanz an ihre Klitoris habe ich die geklatscht, weißt du? Ja. Ich immer so drauf, schlack, schlack. Dann ist die so geil geworden. Malaga, ja, ich werde auch geil. Schwanz bei ihr in Arschloch reinsteckt. Dann hat die gesagt, Ali, hör bitte auf, dein Schwanz ist zu groß und sowas, weißt das du? Das gibt's doch gar nicht. Aber kein Problem, ich hab die trotzdem gefickt. Oh, Malaga, laber nicht immer so eine Scheiße. Du laberst immer Scheiße den ganzen Tag, Malaga. Mach lieber die Ärzte und deine CD rein, Malaga, und lass uns weiter jetzt. Okay.